Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und dem... Oh Gott, ich hab's total vermasselt. Oh nein. Ich hab dich nicht... Das ist nicht mein Name. Tobi. Martin musst du sagen. Ja. Macht nichts. Hallo Martin. Hallo. Wir haben die Folge 365 und haben damit jetzt den Zeitpunkt erreicht, wo wir quasi eine Folge für jeden Tag eines Normaljahres, nicht Schaltjahres haben. Sprich, man kann es das ganze Jahr über Fanboys hören. Ja, toll, ne? Jeden toll. Tag. Ja, ja. Immer und immer empfehlen wieder. Wir definitiv nicht. Oder? Naja, wir werden in Zukunft so die Folgen referenzieren mit, hast du am 10. Juni habe ich das und das gesagt und dann musst du raussuchen, welche Folge das ist. Heute vor einem Jahr. Oh Gott. Ist dann Folge 1. Wait, hatten wir nicht eine Nullnummer? Ja, wir hatten. Es gab eine Nullnummer, oder? Damit ist so für das Schaltjahr. Ja. Gesorgt. Ach Gott, Nullnummer zählt nicht. Nullnummer, sowas macht in die Fresse vielleicht, aber doch. Naja. Das Geile ist, bei Indie-Fresse machen die, das war ja gar keine Nullnummer, sondern das war eine Early-Access-Nummer, aber irgendwie war es auch eine Nullnummer und das, obwohl es den Podcast vor ein paar Jahren schon mal gab und die 100 Folgen, nein, keine Ahnung, viele Folgen schon produziert hat. Ja, aber ich denke, das ist auch ein, war das schon der Zahlenfakt? Habe ich jetzt den Zahlenfakt vorweggenommen? Der Zahlenfakt war tatsächlich bei der 365, dass die Tage in einem Nicht-Schaltjahr. Und ich frage mich, wie lange wir noch so auf Zahlen stoßen werden, die so eine ganz klare Bedeutung haben, aber schon so hoch sind. Und so unregelmäßig. Tja. Ja, die Abstände werden wahrscheinlich nicht, größer, wie lange es noch geht. Ja, nach 365 fällt mir jetzt so spontan, so schnell gar nichts mehr ein. Ja, das nächste ist 400er, das sind dann wieder HTTP-Statuscodes. Ja, na, ach natürlich, da hast du recht. Aber bis dahin weiß ich auch nicht. Schauen wir mal, es fällt uns bestimmt noch viel ein. Wo wir gerade bei Daten sind, übrigens ist es ein neues Jahr in Japan. Ja, stimmt. Weil gestern ja das Jahr 1 angebrochen ist. Das ach ja, Heinz Reber. Aber bricht das Jahr sofort an? Und sein Sohn Hirohito ist der alte Kaiser. Ja. Und der neue heißt weiß ich nicht. Ich hab's auch nicht parat. Es ist jedenfalls das Jahr 1. Also in der japanischen Zeitrechnung. Also alle, die irgendwie eine neue Datumsformulare ausfüllen müssen. Viel Spaß. Ja. Oder implementieren. Die das irgendwie in Software unterstützen müssen. Und es war wohl recht ungewöhnlich, dass der Kaiser zurücktritt, statt zu. Ich glaube, das gab es, glaube ich, noch nie. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass es passiert, dass ein lebendiger Kaiser. Also so papstmäßig. Ja, den Benedetto macht. Den Benedetto. Ja. Ja, ich wollte jetzt gerade schnell gucken, ob macOS das schon unterstützt, aber das ist mir dann doch zu viel Arbeit. Wo wir schon die ganze Zeit bei Zahlen sind, kommen wir vielleicht auch gleich zum ersten Thema auf unserer Agenda. Und da ist die Zahl 8, nämlich F8, die große Facebook-Entwicklerkonferenz, zu der immer die neuen Sachen vorgestellt werden, die Facebook gerade jetzt raushaut und raushauen will. Ich habe auch gerade versucht herauszufinden, warum es denn jetzt F8 heißt und bin auch daran gescheitert. Habt ihr da eine Idee? Nicht irgendwie entfernen, schließen, irgendwie sowas auf dem PC? Weg damit, irgendwie sowas? Web damit. Fate? Keine Ahnung. Nun ja, auf jeden Fall gibt es Neuigkeiten bei Facebook. Sie wollen jetzt alles private machen und sie sind jetzt eine Privacy-Focused Company und alles ist jetzt irgendwie, Privacy ist das neue Gold. Nice. Oder so. Er hat dann auch, also Herr Zuckerberg steht natürlich da immer auf der Bühne und erzählt diese Geschichten und hat dann auch sehr süffisant bemerkt, dass ja Facebook jetzt nicht unbedingt die Firma ist, die man jetzt mit Privacy so direkt in Verbindung bringen würde. Mhm. Und aber sie arbeiten jetzt hart daran, bla bla. Also hier steht irgendwas von PC im abgesicherten Modus starten mit F8. Also die Wikipedia-Seite sagt, the F8 name comes from Facebook's tradition of 8-hour hackathons. Oh Gott. Das ist also ein Hackathon. Okay. Not sure. Facebook ist ein Thema, ich glaube, Marc, nichts mehr. Und Moment, Moment, Meer Moment. Schon sehr erklär großzügig. Erklär mir bitte das Meer. Ja, nee. Ist, ich glaube mal, Zuckerberg, nichts. I don't know. Das Einzige, was ich zu dem Thema, wenn ich ganz ehrlich bin, beitragen kann, ist von Gimlet, der Podcast-Laden von Alex Bloomberg. Von Spotify meinst du? Ja, genau. Der Spotify jetzt gekauft hat. Gibt's eine Reihe, einen Podcast, dessen Name mir jetzt entfleucht, aber der auf den Startup-Feed im Moment reingeschoben wird, weil Startup gerade Pause hat. Und da ist die neueste Folge eine Unterhaltung mit einem Facebook-Insider, der quasi bei Facebook ganz, ganz früh mitgearbeitet hat, irgendwie Employee Number 29. Mhm. Und der hat gemeint, es gab diesen Punkt, wo sie gesagt haben, haben wir Default Privacy oder haben wir Default öffentlich? Mhm. Und es gab lange Diskussionen, hat gemeint, hat sich fast ein Jahr lang hingezogen, dass die Leute immer wieder gestritten haben, ist der Default, wenn du ein Profil anlegst, privat oder öffentlich? Und was bringt was? Und letztendlich haben die für öffentlich plädiert haben, gewonnen. Und er meinte, damit ging es dann den Bach runter, weil dann die Incentives alle kaputt waren und die falsche Richtung war eingeschlagen. Hm. Er hat dann auch recht bald Facebook verlassen und versucht, was Eigenes zu gründen. Path nannte sich das. Das war ja auch mal in den Medien, damit, dass sie irgendwie dein Adressbuch hochladen. Es soll mehr Privacy haben und das Adressbuch hochladen war laut dem Insider ein unschuldiger innocent mistake. Aber das nur am Rande. Ja. Jedenfalls scheint diese wollen wir Privacy, sind wir Privacy oder ist uns das egal Diskussion, die scheint mal bei Facebook stattgefunden zu haben und ist gegen Privacy entschieden worden und ja, man sieht ja, alles folgte dann. Ja. Der Podcast heißt übrigens Without Fail und der Interviewte ist Dave Morin, den kennt man vom Namen her auch. Tobi, was ich ganz interessant finde, als du vorhin gesagt hast mit dem öffentlich oder privat, ich habe das damals, also weiß ich nicht, wann habe ich mit Facebook angefangen? Ich glaube 2007, also ich glaube, ich habe vorher mit Facebook angefangen und später erst mit Twitter. Und mein Eindruck als Nutzer war genau andersrum. Facebook war die Plattform, die eben nicht default öffentlich war, sondern so ganz komisch halb und irgendwie auch nicht. Also das, was mich da als Nutzer immer gestört hat, war, ich wusste nicht, für wen ist das jetzt. Plötzlich kamen dann so Sicherheitseinstellungen, da konnte ich dann privat stellen, aber wollte ich privat stellen. Also es war total strange und das war damals das Schöne an Twitter, dass du wusstest, okay, alles, was ich hier schreibe, ist öffentlich, also weiß ich, was ich hier schreiben kann und was nicht. Bei Facebook war das ganz, ganz seltsam. Mhm. Ja, er sagt also, in dem Podcast auch, die große Frage war, ob wir privat bleiben wollten oder so öffentlich, alles ist öffentlich werden wie Twitter. Hm. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch deswegen nicht funktioniert, weil ja Facebook so stark auf diesen Social Graph gesetzt hat, auf dieses du verknüpfst dich mit den Leuten, mit denen du eh schon befreundet bist. Und das macht natürlich eine ganz andere Struktur. Das ist wie bei einem Messenger, der plötzlich offen ist oder nicht. Also, ja. Ich denke, es ist halt auch an jetzigen Zeitpunkt einfach für Facebook zu sagen, jetzt machen wir irgendwie, jetzt machen wir Privacy in Anführungszeichen, weil jetzt sind sie halt schon so groß, dass sie sowieso schon alles haben. Und brauchen halt diese Strategien auch nicht mehr für Wachstum. Und darüber hinaus ist es halt auch gerade so ein Modeding. Ja, also man merkt ja, irgendwie Apple pusht das als Talking Point ganz stark. Google hat es für sich noch nicht so entdeckt, glaube ich, aber Facebook ist auf jeden Fall jetzt da auch mit dran, irgendwie zumindest zu sagen, dass sie Facebook, dass sie Privacy ganz viel machen. Nun, also ich weiß nicht, ob Facebook überhaupt noch so erfolgreich ist, wie es damals war, aber für mich persönlich hat sich das immer noch nicht über den ja, ist ganz cool, da um die Geburtstage gepusht zu kriegen und zu gratulieren und irgendwelche Veranstaltungen hinaus. Ich glaube, dass man leicht den Effekt unterschätzt, die Normalos, die Facebook benutzen haben. Weil zum einen ist Facebook halt das Mittel der Wahl, um im Internet social zu sein für ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, die sonst überhaupt nicht technisch sind. Also die wissen zwar, dass Twitter irgendwie existiert und vielleicht haben sie Instagram, aber Facebook hat jeder. Und Facebook ist in vielen Ländern oder in einigen Ländern ganz, ganz oft auch so das Internet. Mir fällt jetzt gerade keins ein, aber in ein paar asiatische Länder gibt's, da hast du halt Facebook auf deinem Phone und damit kommst du ins Internet und du surfst gar nicht groß über Safari oder sonst was, sondern Facebook ist dein Internet. Ich denke, du darfst auch nicht unterschätzen, dass Facebook halt auch so viele andere Firmen gehören, die dann wichtige Infrastruktur auch hierzulande da bereitstellen. Also man denke da nur an WhatsApp, ja, was nicht alles in Deutschland über WhatsApp-Gruppen funktioniert. Das ist ja auch alles Facebook. Das stimmt, aber also ich meinte schon die Facebook-App an sich oder die Webseite. Die Webseite. Ich meine, ganz interessant, jetzt es kam ja jetzt gerade so eine Studie raus, dass welche Parteien hauptsächlich geteilt werden über Facebook und da war halt die AfD mit weitem Abstand vorne dran. Ja. Und, alle anderen halt sehr weit hinten. Die haben halt den Klick-Content. Ja. Naja, aber kommen wir mal zu dieser Konferenz tatsächlich und was dort auch so vorgestellt wurde, in Zukunft in Aussicht gestellt wurde. Es fing an mit Messenger, der jetzt im Zuge von Privacy-Bestrebungen end-to-end verschlüsselt sein soll in Zukunft. Außerdem möchte man gerne, dass er zumindest für Close Friends, soweit ich es verstanden habe, interoperabel mit Instagram und WhatsApp ist. Das heißt, du kannst aus dem Facebook-Manager dann DMs nach Instagram schreiben und umgekehrt oder so. What? Hört sich zumindest okay, so an. Krass. Ja. Also das ist wohl so ein bisschen der erste Schritt durch diese ganze Messenger-Wust, die mittlerweile bei Facebook wuchert, irgendwie mal so ein bisschen da Streamlining reinzubringen. Also das ist auch seltsam, weil WhatsApp ist ja schon end-to-end verschlüsselt, soweit ich weiß. Und jetzt ziehen sie halt mit ihrem Messenger nach und zu WhatsApp kommen wir dann gleich noch, was die jetzt alles machen. Das ist irgendwie seltsam. Naja, auf jeden Fall, der Messenger, der bekommt auch eine Desktop-App, eine richtige, auch für Mac, Ende des Jahres wohl. Mit Marzipan, oder? Könnte sein, ja. Also würde ich jetzt mal nicht ausschließen, dass das Marzipan wird. Es kommt aber auch für Windows, insofern, keine Ahnung. WhatsApp, wie gesagt, war dann auch auf der Bühne und meinte, ja, wir machen irgendwie neue Infrastruktur, dass Leute sich einfacher noch mit Business unterhalten können. Also so im Sinne von, ich schreibe Apple eine WhatsApp und werde dann kundensupported dort. Da wird es wohl neue Schnittstellen geben, spannend. Aber auch Payment, also dass man über WhatsApp zahlen kann. Ah, Alipay. WhatsApp. Nein, keine Ahnung. Ja. Es gibt doch dieses chinesische WhatsApp. Ja. WeChat. WePay. Ja. WeChat hat auch mit einer Bezahlfunktion. Ich weiß nicht, ob es WePay heißt, aber ja. Und heißt das nicht Weibo Pay? Egal. Auf jeden Fall, Apple macht das ja auch, insofern Apple Pay. Also ich finde das jetzt Business to B2C gar nicht mehr so schlimm, wie ich es vor einem Jahr gefunden hätte, weil ich hatte mal so ein Adobe-Problem und Adobe haben es ja tatsächlich so gemacht, dass sie übers Telefon nur ganz schwer erreichbar sind. Mhm. Und deswegen bin ich dann gecaved und habe diesen Chat-Button geklickt auf der Webseite. Und das ist das geht. Das war erstaunlich schmerzfrei und mein Problem wurde schneller gelöst als am Telefon. Ja, den Eindruck habe ich bei Apple auch schon gewonnen, dass es mit dem Chat einfacher und schneller geht. Und wenn das dann irgendwie standardisiert wird und halt über WhatsApp dann läuft, das schadet auch nichts. Also wenn dann, statt dass jede Webseite irgendwie Roll-Your-Own-Kram bauen muss, der immer auf andere Arten schlecht ist, gibt es halt dann wenigstens mal einen Standard. Baut jeder Instant Messenger jetzt seinen Kram, der auf andere Art schlecht ist. Ja, genau. Ja. Weil Apple hat das, da ja auch schon. Das ist tatsächlich so ein Muster, Martin. Ja, also, ja, es gibt dann. Es kommt dann einer, der bringt dann den Standard und dann kommen wieder 15 Parallelstandards. Ja. Aber dann gibt es wenigstens nur 6 verschiedene schlechte Lösungen als 100 verschiedene schlechte Lösungen, wenn jede Webseite einen machen muss. Ja. Aber auch die Facebook-Webseite soll sich tatsächlich ändern, die Marcel ja schon angesprochen hat. Sie wollen da nämlich ein bisschen weg vom Newsfeed, hat man den Eindruck. Also der Newsfeed ist lange nicht mehr so prominent, wie er jetzt gerade ist. Und hin dazu, dass deine Gruppen prominenter sind und deine Close Friends. Hm. Also du hast halt oben die ganzen Stories, die ja auch im Übrigen, also die ja auch duplizierte Infrastruktur sind, weil es gibt diese Facebook Messenger / Facebook Stories und es gibt die Instagram Stories. Und die haben nichts miteinander zu tun. Ja, und WhatsApp hat auch Stories übrigens. Ja, ja, stimmt. WhatsApp hat auch Stories. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man so zusammen kauft, ja, dann hat man alles dreimal. Na gut, aber wir kennen das. Das neue Layout hat deine Facebook Stories oben und hauptsächlich deine Gruppen im Fokus. Ist vielleicht ein ganz guter Trend, wegzukommen von diesem ganzen News-Schleuder und Share-Ding. Ich finde es ja ganz interessant, wie sich das bei Twitter so entwickelt hat, weil die haben ja auch von diesem früher sehr klaren Modell, man folgt Leuten und die hat man in der Timeline auch umgestellt auf so eine bewertete Timeline. Und mir fällt auf, das funktioniert gar nicht so unbedingt schlecht, aber es fällt total der Incentive für das Grundsystem weg, nämlich Leuten zu folgen. Ja. Weil du hast das Gefühl, du kriegst so alles reingespült. Mhm. Manchmal kriegst du auch Sachen reingespült, die dich furchtbar nerven und du kannst es nicht mehr abstellen, genau, weil du die Leute nicht abstellen kannst. Aber es führt zu so einem Automatismus-Ding, das eigentlich die Grundidee des Services kaputt macht. Tja. Ja, da ist diese, wenn du nicht dafür bezahlst, Geschichte, dann kommt das Geld woanders her. Und diese kostenlosen Dienste, die woanders her ihr Geld kriegen, da habe ich das Gefühl, die sind besonders anfällig dafür, dass das, was du bekommst, sich dann spontan ändern kann. Als Reaktion für das, was sich gerade verkauft und als Reaktion auf das, was andere gerade machen, Konkurrenten. Und das ist halt schade. Also inzwischen bin ich so alt, dass ich am liebsten für Twitter, so wie es vor einem Jahr war, zahlen würde. Oder vor 4 Jahren. Vielleicht kommen ja doch noch alle zu Mastodon. Ich habe noch nicht aufgegeben. Mastodon, was? Was war das? Wann war das? Ich bin da noch. Ja, schön. Ja. Kommen wir weiter zum nächsten Punkt der Konferenz. Sie haben da nämlich noch vorgestellt, dass man auf Facebook jetzt auch erstens daten können wird. Das kannte man noch nicht? Also nein, aber das nur daten, alle 11 Minuten. Nein, ist folgendes. Es gibt Länder, in denen kann man schon daten, aber sie erweitern diese Länder, in denen diese Dating-Optionen, also Matchmaking und Profile und so, verfügbar ist. Aber was neu dazu kommt, ist der sogenannte Secret Crush. Und das ist halt im Wesentlichen, wenn du dann bei Facebook Dating Opt-in bist, kannst du eben sagen, ich find den und die und den und sie toll. Und wenn die dann auch klicken, dass sie dich toll finden, dann gibt's einen Match und das ist alles ganz toll. Oh, die Zettel von der genau. Zettel von der Schule. Also so ein bisschen jetzt, siebte Klasse. Ja. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja, das hat Facebook jetzt auch. Habt ihr auch alle immer vielleicht dazu geschrieben? Naja, hedging your bets, I guess. Schlechte Strategie. Ja. Kannst du dann auch so ein Sponsored Secret Crush dir klicken? Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Der dann bevorzugt behandelt wird. Ich liebe Intel. Sponsored Crush. Ja. Ja, aber nein, sie bauen nicht nur das ein, sie bauen auch jetzt noch mehr Support ein für irgendwie, dass du direkt Shipping auch visualisieren kannst in Facebook. Also irgendwie, wenn du Dinge kaufst auf Facebook, dann kannst du da auch diesen ganzen Shipping-Prozess noch mit abbilden. Oh mein Gott, ich dachte jetzt an Fanfic-Shipping. Ja, ja, bei Dating und Shipping, gell? Ja, ja. Ja. Nein. Jetzt hast du mich voll auf dem falschen Fuß. Und auch passend zu Dating irgendwie, das ist ja auch wie Daten, nur mit Geld, Jobs. Also wenn du einen neuen Job suchst. Also sie machen einen Rundumschlag und ersetzen alles. Sie machen ganz viel neu einfach, weil sie sich irgendwie so ein bisschen neu definieren wollen, habe ich das Gefühl. Ja, was aber interessant ist, weil das sind ja einige Features, die irgendwie, ja, hätte man eigentlich schon längst mal so zentrale Services, jetzt vielleicht nicht gerade von Facebook, ja, das ist das anbieten ja können. Das ist halt so ein bisschen, wir bauen jetzt mal alles nach, was es im Internet gibt. Ja gut, aber so zentral gibt es die Sachen ja alle nicht. Also mein Traum ist ja immer noch, ja weiß ich nicht, da gibt's dann halt DHL und UPS und Hermes und die setzen sich dann zusammen und sagen, hey, wir machen einen Standard, wie man Lieferungen verfolgt und dann gibt's den und dann verfolgt man damit Lieferungen. Hm. Ich meine, es hat ja jetzt sogar bei DriveNow geklappt, ich weiß gar nicht, ob und wie und warum, aber die haben jetzt, die zeigen jetzt auch die Konkurrenz mit an. Irgendwie haben die wohl einen Deal mit den anderen. Nein, das nein, das ist das alles Einzige. Nein, die haben sich jetzt zusammengeschlossen, um den Markt zu dominieren. Ach scheiße, ja. Das ist einfach das bloß, ach oh Gott. Oh, das Gott. War aber nur BMW und Daimler-Benz, oder? Nee, es war wie hieß das andere? Car2Go und das ist ja Daimler. Genau. Ach so, es ist einfach bloß so eine Kooperation, um alle anderen Platz zu machen. Ja, das ist so ein, sie haben quasi ein sie sind fusioniert, in Anführungszeichen. Sie haben ein Joint Venture, ist, glaube ich, der Fachbegriff, gegründet. Oh. Also, so wie Game of Thrones ist es. Sozusagen, ja. So King of the North und hier nur Dragon und Queen, Danny und Johnny zusammen. Das ist übrigens der, jetzt total abschweifend, keine Spoiler, aber das Lustigste finde ich, ich habe über die letzte Folge hauptsächlich gelesen, dass sie zu dunkel war. Ja, sie ist auch sehr dunkel. Unfassbar dunkel. Sie ist nicht your watching it. Und dann hat es angefangen, weil wir sind ja ein Tech-Podcast, also passt es gut rein. Mhm. Dann hat es angefangen, dass Leute Vergleiche gemacht haben, bei welchem Streaming-Service das nicht ganz so dunkel ist. Ja, oder Amazon ist besser ein bisschen erkennbar. Weniger erkennbar, ja. Also ein bisschen besser. Und irgendwer hat geschrieben, dass das Beste ist, über iTunes sich das zu holen, weil man da ein bisschen was erkennen kann. Ja. Das fand ich schon sehr cool. Aber ich denke, am sinnvollsten ist dann halt einfach, das Ding weder in SD noch in HD zu kaufen, sondern mit helleren Pixeln. Ja. Das könnte bei iTunes HD, so eine Option werden. Stimmt. Ja. Ja, aber von Drachen, die ihr nicht erkennt, wieder zurück zu Instagram. Das war nämlich das nächste Thema bei der Konferenz und da gibt es irgendwie auch Neuigkeiten. Namentlich haben sie neue Kamera-Features und irgendwie ein neues Interface für, wie mache ich Fotos. Ist vielleicht auch ganz gut, weil das, was sie bis jetzt haben, so mit diesem ganzen Sticker-Kram und Smileys und Textfunktionen, das ist alles so sehr natürlich gewachsen, habe ich das Gefühl, und dementsprechend manchmal auch sehr barock zu bedienen. Vielleicht wird das ja besser. Und außerdem haben sie gesagt, sie möchten jetzt einen Fokus wegnehmen von Follows und Likes, was ich auch eine sehr interessante Aussage fand. Sprich, sie zeigen dir die Follower nicht mehr so prominent an und die Likes unter Umständen gar nicht mehr, zumindest die Zahl nicht mehr. Mal abwarten, ob es dabei bleibt, aber an sich ein ganz guter Trend, glaube ich. Außerdem haben sie über diverse Anti-Bullying-Initiativen gesprochen, aber das war mehr so, ja, vielleicht machen wir das oder nicht, wir sind dann auch am Überlegen, aber wir machen was. Ja, und dann begann der Mixed-Artificial-Virtual-Reality-Teil dieser Konferenz, weil auch das macht Facebook ja. Es fing an mit AR, was sie lustigerweise als The Next Computing Platform bezeichnet haben, wo ich, ja, es kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das was Plattform an der Stelle bedeutet, aber ja. Ja, sehr seltsame Beschreibung. Ja. Es gibt so eine AR-Authoring-Software, so ein Spark Studio heißt das, glaube ich, von Facebook. Das soll wohl verfügbar werden für Mac und für PC demnächst. Aber ich habe das nicht genau verfolgt, wann und wo genau. Und auch die AR-Kamerafilter für Instagram sollen eine Open-API bekommen, glaube ich. Also man kann jetzt selber AR basteln in Zukunft für Facebook, wenn man dann möchte. Aber was hat das mit Computing zu tun? Gute Frage. Was hat das mit Plattformen zu tun? Schlechte Frage. Es ist einfach bloß Marketing-Quatsch. Ja. Okay. Und dann kommen wir von AR zu VR, nämlich zu Oculus. Auch das ist ja Facebook. Und die haben tatsächlich zwei neue Brillen vorgestellt. Einmal einerseits die Rift S, Oculus Rift S. Das ist so mehr oder weniger der Nachfolger der Rift mit bisschen besseren Features und halt gestreamlined und so inkrementelle Verbesserung sozusagen. Und besonders interessant an der Stelle die Oculus Quest, was jetzt die neue kabellose Brille ist von Oculus. Unterscheidet sich von der Go dadurch, dass sie Tracking hat. Und zwar machen sie das Tracking nicht mehr über externe Sensoren, sondern über Kameras in der Brille, die per Machine Learning quasi deinen Raum lernen und dann guckst du quasi einmal rum und dann scannen die den Raum und dadurch orientiert es sich und dann können sie auch hier sich positionieren im Raum durch Kamera. Hat wohl ein bisschen den Nachteil, dass deine Hände immer im Sichtfeld der Brille sein müssen, wenn sie getrackt werden sollen. Also das Sichtfeld ist relativ groß, das sind dann so sehr weitwinklige Kameras an der Brille, aber trotzdem heißt es halt, dass du die halt nicht direkt an die Seite halten kannst, zum Beispiel, wenn sie getrackt werden sollen, solche Geschichten. Insgesamt aber versprechen sie sich davon wohl, dass es irgendwie ein bisschen mehr mainstreamig wird mit dem Produkt. Keine Ahnung, ob das was wird. Es kostet beides, glaube ich, $400. Sowohl die Rift S als auch die Quest. Wobei bei der Rift S halt noch ein Rechner dazu kommt und Sensoren und Gedöns. Und bei der Quest das quasi alles ist, was man braucht. Heißt aber natürlich auch, also nicht dazu gesagt jetzt, die Quest hat natürlich ähnlich wenig Rechenpower wie die Go. Das heißt, da ist halt auch im Wesentlichen ein Smartphone vorne drin. Okay. Jetzt wird es langsam unübersichtlich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der VR-Markt sich dadurch retten lässt, dass man irgendwie dann so unübersichtlich macht, dass man gar nicht mehr weiß, was man sich kaufen soll. Aber. Naja, ich momentan bin ich auf dem Stand, ich werde mir den Nachfolger von der PSVR holen. Ah, ja. Weil ich das immer noch interessant genug finde, um zu sehen zu wollen, was danach kommt. Ja. Mal sehen, wann es soweit ist. Wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Ja, und das war dann im Wesentlichen auch die Facebook F8. Ja, ist ganz, ganz schön mal da reinzugucken, vor allem auch wie die Präsentationskultur bei Facebook ist. Und es war irgendwie seltsam, wie da geklatscht wurde. Ich glaube, es waren im Wesentlichen auch Facebook-Mitarbeiter, die da irgendwie im Publikum waren. Und es wirkte sehr, von der Atmosphäre sehr anders als alles, was ich bisher an Tech-Konferenzen gesehen habe. Gut, kommen wir zum nächsten Thema auf der Agenda und das ist die rheinische Apfelroute. Oh Mann. Ja. Ja, ja, wir sind der Apfelfach-Podcast und ja, es geht um die rheinische Apfelroute, ein Tourismus-Marketing-Ding in der Voreifel-Rhein-Region, die jetzt von Apple quasi man darf nicht verklagt sagen, weil das stimmt nicht. Die Apfelroute hat ihr Logo angemeldet beim Deutschen Patentamt für einen Markenschutz und Apple hat da Widerspruch eingelegt. Und weil Apple denkt, das wäre zu nah am eigenen Logo. Wenn man sich das so anguckt, dann ist das so ein bisschen fraglich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also das ist im Wesentlichen Halbkreis und ein grünes Blatt bei der Apfelroute. Also bei dem Blatt muss ich sagen, das Blatt ist schon genau die gleiche Form und Neigungswinkel von dem Blatt beim Apple-Logo. Der Rest, also nicht im Leben, weit entfernt. Weil also bemängelt von Apple und deren Rechtsanwälten wird im Wesentlichen, dass da dieses Blatt ist. Da kann man sehr drüber streiten, finde ich. Also ich glaube, ich habe auch diverse Apfelhersteller, die so ein Blatt auf ihrem Logo haben. Also im Sinne von Apfel zum Essen. Und das Zweite ist, dass der Apfel nach rechts geöffnet ist. Ist wohl auch noch ein Problem. Und ich weiß ja nicht. Also vor allem das. Ich habe mir jetzt die Patentanmeldung nicht angeguckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Apfelroute sich da in den Tech-Kerngebieten von Apple anmeldet, was die Marke angeht. Und man muss wissen, Bildmarken und Wortmarken sind halt in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Und ich kann jetzt zum Beispiel für Computer irgendwie eine Bildmarke, also die Kategorien heißen anders, weil archaisch und an und dazu mal. Aber nein, kann für ein Plattenlabel. Oder halt für ein Plattenlabel. Ja, oder für ein Plattenlabel oder halt für Gastronomie. Und das sind halt, also du kannst das, da kannst du halt unterschiedliche Sektionen an quasi auswählen, für die deine Marke gelten soll. Und ich denke nicht, dass jetzt die deutsche Apfelroute oder die rheinische Apfelroute, um genau zu sein, irgendwelche Kerngebiete von Apple tangiert mit ihrer Marke. Aber also ob die jetzt, oh Gott, vielleicht hat Apple ja einen Apfelrouter geplant. Oh, der Apfelrouter, der rheinische Apfelrouter. Ja, einen deutschen Apfelrouter und das ist dann ihr Apfelkern. Ja, mit vielen Kernen. Keine Ahnung, es ist absolut lächerlich und ja, man sagt immer solche ja. Man sagt immer, solche Rechtsstreite passieren deswegen, weil wenn die Firmen ihre Marken nicht schützen, dann ist das alles immer ganz schlimm, dann gehen die Markenrechte verloren. Ich weiß nicht, ob das, ja, das in dem Fall irgendwie... Ja, definitiv nicht der Fall. Also hier geht es tatsächlich darum, dass eine andere Firma, sprich die rheinische Apfelroute, möchte eine neue Marke anmelden und Apple sieht sich darin in seiner Markenautonomität verletzt und legt deswegen Widerspruch ein. Also ja, das ist ja so der Prozess, wenn du eine neue Marke anmeldest, dann schickst du quasi eine Anmeldung ans Patentamt und dann sagen die, okay, haben wir jetzt mal vorgemerkt und publishen wir jetzt hier intern und dann gibt es halt eine Widerspruchsfrist, wo halt andere Markeninhaber sagen können, nee, das ist mir zu nah an meiner Marke, das geht nicht und dann muss man da gegebenenfalls mal jemanden das gerichtlich, juristisch überprüfen, prüfen lassen und wenn man das Geld nicht hat, dann meldet man die Marke halt nicht an. Nun ja, Kuriositäten aus dem Hause Apple. Apple ist auch ein gutes Stichwort, weil wir bleiben bei Apple. Wer hat gedacht? Entschuldigung. Ja. Es gibt wieder Quartalszahlen. Marcel, du hast dir die Quartalszahlen angeguckt. Sehr cool. Yeah. Also die Quartalszahlen sind schlecht und die Apple-Aktie ist nach oben gegangen. Oh. Das ist so das, was ich gehört habe. Was sich wohl erholt hat, war iPad, die iPad-Zahlen ja. Und die Laptop auch, oder? Nee. Mac, oder? Nee, Mac ist stagniert, ja. Wenn ich das richtig sehe, genau. Mac stagniert. iPad erholt sich, aber das Interessante ist eigentlich, dass das iPhone dahin siegt gerade. Und wir hatten so eine Situation schon mal 2016. Da war das, das war glaube ich die iPhone-Generation nach den großen iPhones. Das war iPhone 7 und iPhone 7 Plus, ja. Ja, dann war es sogar zwei nach den großen. Hm. Oder? Weil es gab ja, ach Gott. Ja, 7. Also ich denke, das war die Generation, wo halt das 6S quasi keinen direkten Nachfolger hatte, weil sich der Formfaktor verändert hat. Und genau, haben gewartet, dass das neue 6S kommt. Genau, es war irgendwie mehr vom selben und genau das Problem haben sie jetzt gerade auch. Ja. Mehr vom selben. Offensichtlich scheinen die Zyklen schneller zu laufen, was das angeht. Also es sind halt alles nur noch graduelle Unterschiede und wenn du nicht gerade ein riesen neues Gerät rausbringst, was so tolle neue Features wie ein Notch hat, dann kauft es keiner. Ich denke halt, irgendwann ist halt auch so ein bisschen Saturation angesagt, ja. Also, solange du noch immer neue Märkte erschließt, hast du natürlich Wachstumspotenzial, aber wenn halt dann wirklich jeder sein Smartphone hat, dann wird die Luft halt dünn. Mhm. Genau. Und ja, also im Grunde ist es relativ normal. Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass man es nicht falten kann, das iPhone. Ha. Es würde bestimmt, weißt du? Also, ja, natürlich, wenn Apple ein Folding iPhone bringen würde, dann, das Spannende wäre dann tatsächlich, zählt es dann als iPad oder als iPhone? Ich sage mal so, ich glaube, wenn Apple das passiert wäre, was jetzt gerade Samsung passiert ist, mit dem Folding Phone, dann hätten die es einfach auf den Markt gebracht und gesagt, ihr klappt das halt falsch. Und dann wäre das erstmal zwei Jahre auf dem Markt so. Sie würden die Bildschirme austauschen. Ich weiß es nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich erwarte von dem iPhone jetzt auch nichts mehr. Okay, du erwartest nichts. Also ich als Kunde, nicht als, ja, da kann man sicherlich noch ganz viele tolle Sachen machen, aber so muss das Gerät sein. Also du meinst, wie es jetzt ist. das macht den, du willst gar nicht. Nein, ich habe mir, oder? Wenn du vor 10 Jahren gesagt hättest, bitte male dein Wunschtelefon auf, dann hätte ich jetzt das so hingemalt. Eine, vielleicht den Notch noch weg, okay, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, so eine Glasfläche mit Bildschirm und ja, passt. Ja. Und deswegen. Ja, so ein paar kleine Dinge gäbe es schon. Fingerabdruck, smootheres Scrollen und so, aber insgesamt. Oh. Wie Fingerabdruck? Naja, Fingerabdrucksensor. Zusätzlich auch noch. Als Alternative. Wieso? Es ist schon so. Als Alternative fürs ja, im Bett, für es gibt im Bettmodus. Viele, viele Situationen, wo es nervt. Ich hatte letztens ein Android-Phone, irgendein neues Huawei in der Hand und das hat tatsächlich auf dem Touchscreen-Display noch einen Fingerabdrucksensor, was ich total lustig fand. Aber das sind so Sachen. Was wünscht man jemand, der schon ein Phone hat, das alles hat? Also ich meine, ein bisschen hatte ja der Mac auch das Problem, fand ich. Das war, weiß ich nicht, vor 4 Jahren, 5 Jahren, so der Peak Mac, der war so, wie er sein soll. Ja. Und dann haben sie. Und dann haben sie angefangen, Tastaturen zu bauen. Dann haben sie angefangen, Tastaturen. Und der hat zu viele richtige Ports. Dann haben sie angefangen, Tastaturen zu bauen und die Ports wegzunehmen. Und dann denke ich mir, ist nicht besser. Und beim iPhone sehe ich halt momentan auch hauptsächlich den Weg. Aber, na klar, ich meine, was ich immer noch gerne habe, ist mehr Akku. Aber ich habe wirklich das Gefühl gerade, vielleicht liegt es aber auch an meinem Verhalten, dass das iPhone mein erstes ist, wo ich nicht immer so auf dem Zahnfleisch gehe. Ja. Also selbst da bin ich gerade zufrieden. Ja, ich glaube, es liegt bei mir liegt es im Wesentlichen daran, dass ich sehr selten nur noch auf Twitter bin und deswegen einfach weniger Sprung. Bei mir liegt es vielleicht daran, dass ich in mobile Daten Facebook ausgeschaltet habe. Übrigens auch sehr großartig, wenn man letztens wollte ich Aktien gucken. Zum ersten Mal seit 5 oder 6, 8 Jahren. Ich wollte einfach eine bestimmte Aktie nachgucken und ging dann in Aktien rein und hat mir das Programm gesagt, ja, aber mobile Daten sind ausgeschaltet, ich kann jetzt nichts anzeigen. Dann bin ich in die Einstellung gegangen und tatsächlich sind die mobilen Daten, die du für jedes Programm einzeln ein- und ausschalten kannst, danach sortiert, wie viele Daten verbraucht wurden. Das heißt, ich musste alle Programme durchscrollen, um zu gucken, wo jetzt Aktien ist. Um es anzustellen. Das war sehr unbefriedigend. Tja. Aber gut, ja. Also, wie gesagt, ich denke, der Rückgang beim iPhone liegt momentan daran, dass alle sind zufrieden. Ist eine gewagte These, aber mir fällt jetzt da auch nicht ein Argument dagegen ein. Interessant fand ich noch die asiatischen Märkte. Zum einen Japan. Jetzt hat sich Apple so bemüht und hat jetzt sogar, du kannst mit deinem Phone jetzt die U-Bahn bezahlen, eingeführt. Und es geht trotzdem nicht nach oben. Aber wahrscheinlich einfach zu spät. Ich denke, nur weil sie jetzt angekündigt haben, dass man mit seinem iPhone bezahlen kann in der U-Bahn, werden sich die Zahlen von letzten Jahren nicht wesentlich verändern. Oder vom letzten Quartal zumindest. Ist es erst so kurz her? Das war doch gerade erst auf der letzten Keynote, oder? Ach so, ich dachte, du kannst mit den X schon NFC-mäßig. Ich dachte, es wäre jetzt U-Bahn angekündigt, dass das hier. Ach so, na okay, dann das erklärt es natürlich. Aber es noch nicht geht, dass es noch keiner kauft. Und das andere Interessante ist, dass China so einbricht, wo sie sich um China doch so bemüht haben und Stores eröffnet und nöcher und irgendwie das will aber keiner. Den heißen Scheiß von Apple. Vielleicht ist das Zeug einfach zu teuer. Die Leute haben sich halt jetzt eingedeckt. Vielleicht regieren in China die bisschen bezahlbareren Phones. Und ich meine, die Konkurrenz ist sicher groß. Und gerade die chinesischen Huawei und anderen Phones, die werden ja immer besser und besser. Wo wir übrigens gerade bei Japan waren, ich habe jetzt tatsächlich es geschafft, meinen Rechner umzustellen auf japanische Zeitführung. Und lustigerweise ist es tatsächlich 2. Mai 31 Heisei, was halt falsch ist. Ja, also nein, das ist leider das falsche Datum, weil das wäre 2. Mai 1 Rei war eigentlich, aber nun ja. Sand. Ach, interessant. Ja, zwei Beobachtungen natürlich noch. Ja, der Service-Revenue geht weiter nach oben. Allerdings war jetzt bis jetzt noch kein großer Sprung oder so. Ich meine, die Services sind ja auch erst angekündigt, sondern das geht schon seit Jahren. Ja, es ist brutal solides Wachstum seit diese ja. Chart zeigt. Also ich kann jetzt nur seit 2015 Aussage treffen, aber das und das andere ist, sind die Wearables, die halt auch ein großes Wachstum haben und irgendwie kann man schon am Graph sehen, wann die AirPods eingeführt wurden. Und es ist auch so, bei meiner Beobachtung, Martin, da würde ich auch gerne deine Meinung wissen, weil München ist da oft sicher ein bisschen anders, aber beim hier sind die explodiert, in den, wenn ich Bus fahre, in den Ohren. Mhm. Aber hallo. Ja, ja, also definitiv, man sieht sehr viele AirPods in freier Laufbahn. Das ist mir auch aufgefallen. Und also ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie innerhalb des letzten Jahres halt massiv zugenommen hat, als auch dieses Meme so rumging mit hier die Rich Kids kaufen sich jetzt AirPods. Das war ja irgendwie so ein Jugendkultur-Ding sogar, dass sich irgendwie die AirPods als Statussymbol im Positiven wie im Negativen so ein bisschen herauskristallisiert haben. Und ja, also man sieht sehr häufig tatsächlich jetzt AirPods. Also ich habe meine jetzt ein bisschen über ein Jahr, naja, sagen wir 1,5 Jahre und am Anfang war es noch recht exotisch und komisch, mit denen rumzulaufen, weil die halt so anders waren. Aber jetzt gar nicht mehr. Ja. Jo. Tja, das war's dann im Prinzip mit den Apple-Neuigkeiten für diese Woche. Wir haben noch zwei Ankündigungen, was Apple, Software für Apple sozusagen angeht, nämlich zwei Spiele, genau. Oder? Ich fange mal mit dem, ich sag jetzt nicht langweiligeren an, sondern mit dem, es ist insofern langweiliger, weil es einfach ein Port ist, und zwar The Gardens Between, was ich ja hier auch besprochen habe, wird für iOS erscheinen. Was sicher auch ganz schön ist, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Spaß macht, das auf iOS zu spielen. Weil es halt eher auch nicht so super anspruchsvoll ist und so in der Bahn und so. Wahrscheinlich fühlt es sich dann sogar cooler an als am Computer. Genau, und das andere Spiel ist, das habe ich heute im App Store als Ankündigung entdeckt. Also beides sind Ankündigungen, beide Spiele werden erst erscheinen. Das ist Very Little Nightmares. Little Nightmares war ja ein Spiel für die Konsolen, für PC, wo du so eine kleine Figur spielst, ganz weit entfernt, aber doch in die Richtung Inside ging das. Ein bisschen mehr horrormäßig, wer Delikatessen damals gesehen hat im Kino, vielleicht ist das auch eine ganz gute Anlehnung, wo du so eine Figur spielst, die halt in einem sehr nightmarischen Ort gefangen ist. Das Ganze hat so eine Art Puppencharakter von der Optik, war schon ein nettes Spiel, haben wir auch hier besprochen, Little Nightmares. Und jetzt gibt es Very Little Nightmares, das eher, also grafisch nicht so aussieht, sondern eher thematisch wohl ein Prequel ist. In so einer isometrischen Perspektive, das hat mich ein bisschen an Lara Croft Go erinnert, so vom ersten Angucken. Wird wohl auch wieder so ein Stealth-Spiel sein. Und ja, kann man sich mal angucken. Wird allerdings 7,99 kosten. Ich bin gespannt darauf. Das Witzige war, diesmal habe ich tatsächlich auch nicht einfach das so geschluckt, weil Apple das ankündigt und sagt, hey, kann man vorbestellen, dass das halt von den gleichen Leuten wäre. Weil das heißt ja noch lange nicht, dass es was Offizielles ist, bloß weil Apple sagt, hier, spielt dieses Spiel. So viel ich jetzt recherchieren konnte, gehören die aber zusammen. Das Very Little Nightmares wird von Bandai Namco produziert. Aber das ist, also so wie ich es bislang gelesen habe, ist es eine offizielle, ein offizielles Prequel zu Little Nightmares. Das ist gut. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Und ich habe nicht genau gelesen. Wir werden das nachreichen, wenn wir dahingehend schlauer sind. Was uns auch gleich zum Konsum weiterführt. Wir haben nämlich tatsächlich ein Thema für den Konsum heute, aber da fangen wir ein bisschen nach. Wie kamst du da drauf? Ich habe auf das Thema vom Konsum. Wie kamst du da drauf? Das interessiert mich jetzt. Das ist so auch durch meinen Feed gegeistert. Ich glaube, irgendwie Twitter-Menschen, denen ich folge, haben mir das empfohlen. Und es geht um Ordia, ein iOS-Spiel. Und was man bei Ordia ist, ist so ein Schleimball mit einem Auge im Wesentlichen. Und die Idee ist, dass man sich eine Höhle hochhangelt. Es gibt an der Wand der Höhle so grüne Punkte. Und man kann durch Ziehen, also durch Dragon, kann man den Schleimball quasi flingen. Wie sagt man auf Deutsch? Gegen die Wand bouncen lassen sozusagen und dann zum nächsten grünen Punkt, wo er sich dann festhalten kann. Und es gibt dann später noch Gegner und irgendwie Hindernisse. Und es macht so ein irgendwie zur Entspannung Spiel, das irgendwie ganz gut funktioniert. Also genau. Punkt, ich habe jetzt daraufhin, auf deine Empfehlung hin, auch reingeguckt. Die Steuerung ist ein bisschen wie bei Endless Desert Golfing, meine ich. Nicht Endless, Desert Golf. Genau. Es ist aber viel mehr, fühlt sich irgendwie an wie so ein Jump and Run, muss ich sagen. Wie halt ein Jump and Run wäre, wenn man es für Touch entwickeln würde. Dandara war da auch, ging da auch ein bisschen in die Richtung. Aber tatsächlich so richtig auch mit Hindernissen und so, mit kleinen Secrets, fand ich wirklich jetzt bis jetzt sehr nett. Wie es umgesetzt ist. Ja, also ich habe auch sehr viel Spaß daran. Was ich halt grundsätzlich nicht mag, ist diese Mechanik von, man kann pro Level halt Sterne haben sozusagen. Also es gibt so ein System zumindest, wo man halt Level unterschiedlich gut durchspielen kann. Diese Mechanik mag ich einfach nicht, weil wenn ich dann nicht alle Sterne habe, dann fühle ich mich irgendwie, dann ist das weniger befriedigend. Und ich habe aber auch keinen Bock, irgendwie bei jedem Level mich so reinzuhängen, dass ich da alle Geheimnisse mitnehme. Aber das ist nur ein kleiner Makel, finde ich. Insgesamt ist das sehr schön gemacht. Es spielt sich schön und so für zwischendurch ist es echt. Also, was ich immer schade finde, ist diese Aufteilung in diese Levels, diese harte Aufteilung, weil mich das immer so aus der Atmosphäre reißt. Da mag ich lieber, wenn der sagt, okay, neues Kapitel, aber ich habe das irgendwo in einem Menü, wo ich dann die Kapitel auswählen kann und nicht immer wieder raus. Und eigentlich mag ich Secrets und so sehr gerne, aber so dieses Drei-Sterne-System finde ich auch fürchterlich. Dass das so ein hartes Ding ist, hey, probier's doch gleich nochmal. Um sich das vielleicht vorzustellen, weil du hast gesagt, das ist eine Höhle, was meine Assoziation war, vielmehr, das ist ein Darm. Das ist ein schlauchförmiges. Also auf jeden Fall fühlt sich das Spiel so an, als wäre das recht. Oh, ich werde verfolgt gerade, sehe ich. Der Witz ist, hast du das jetzt eigentlich erzählt? Du springst eigentlich immer so von Kugel zu Kugel. Es gibt so eine Art, so wie Klettmäßig, so Safe Spots, wo du dran haftest. Genau. Und das ist, glaube ich, so. Ja, es gibt dann später auch noch Bounce Spots, wo du quasi von der Wand direkt wieder abprallst und so. Und aber an sich ist die Mechanik, dass es diese grünen Punkte gibt, an denen man sich festhalten kann und wo man von einem Punkt zum nächsten springt. Ja, finde ich schon fast wieder. Originell weiß ich nicht, aber doch, ja. Optisch sieht es ein bisschen aus wie damals das einzige Spiel, was Tim Pritlove jemals gespielt hat, Monster Soup. Also recht reduzierte, flächige Grafik, so wie man es vielleicht vor ein paar Jahren gemacht hat. Aber ist stimmungsvoll genug, finde ich. Ich fühle mich ein bisschen erinnert an Loco Roco. Das kenne ich leider nicht. Ja, das war so. PlayStation Zeug gab es auch für iOS, glaube ich, aber das läuft mittlerweile ja alles nicht mehr. Das finde ich übrigens unglaublich lustig. Kleine Anekdote am Rande, oder willst du noch was zu dem Spiel sagen, Martin? Nee. Aber ich würde es auch empfehlen, was ich bis jetzt gesehen habe. Kleine Anekdote am Rande, es ist ja gerade das erste Album von Billie Eilish erschienen. Sängerin 17, glaube ich, ist sie jetzt, die gerade so ein Phänomen ist. Und die hat tatsächlich ein Lied gemacht, was über ein Computerspiel Und zwar über Ilo Milo, was, ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist, glaube ich, Xbox gewesen. Deswegen kenne ich es gar nicht. Dass sie wohl gespielt hat in ihrer Kindheit und jetzt ein Lied geschrieben hat, was auch so heißt, und aber das Spiel thematisch aufgreift. Und das fand ich super spannend. Weil in dem Spiel geht es darum, du hast so zwei kleine Figuren, so ein bisschen Little Big Planet mäßig, und musst halt mit denen durch das Level die so bewegen, dass sie sich treffen können, und dann treffen die sich. Und in dem Lied geht es halt darum, ja, über dieses Tanzding und wo bist du und ich treffe dich und so. Und das fand ich total abgefahren, weil das so, ja, so wie andere Leute halt in der Vergangenheit einen Film oder ein Ereignis, weltgeschichtliches Ereignis in einem Lied verarbeitet haben, hat sie halt dieses Computerspiel thematisch verarbeitet. Also sehr lustig. Interessant. Das ist interessant, vor allem, weil das scheint gerade so ein Trend zu werden, dass man irgendwie Videospiele referenziert, mehr wieder in Musik, weil das neue T-Pain Studioalbum ist auch komplett irgendwie mit Gamer-Referenzen voll und heißt irgendwie One Up. Weiß ich aber auch nur darum, weil er so einmal durch die ganzen Computermagazine jetzt getingelt ist mit seinem neuen Album und ihr gesagt hat, ich bin übrigens voll der krasse Gamer. Und jetzt müsst ihr meine Musik kaufen. Bist du auch so blass und so hockst du im Keller. Ja, genau. Ja. Genau. Wir empfehlen an dieser Stelle nochmal den deutschen Computerspielpreis. Au, au, au. Ja. Nun ja, kommen wir von den Themen, über die wir noch nicht gesprochen hatten, zu den Themen, über die wir schon gesprochen hatten, namentlich... Aber nicht genug. Namentlich Dreams, was wir letzte Woche angeschnitten hatten. Und offensichtlich hat Herr Marcel jetzt noch mehr Eindruck. Also ich habe meine ersten Kone gemalt in der 3D-Welt. Also ich habe einen Pinsel genommen und Dinge gemalt und dann waren die in der 3D-Welt. Ich wollte nur eine winzige Kleinigkeit berichten, bevor ich dann irgendwann in ein paar Wochen mal den richtigen Dreams-Bericht mache. Und zwar bin ich dann gleich wieder zurückgehüpft und dachte, hey, jetzt habe ich so abfällig über Dreams gesprochen, ich probiere es jetzt einfach mal, ich baue jetzt einfach mal was. Und dann sagt mir dieses Kackspiel doch tatsächlich, nee, du musst das Tutorial dir fertig anhören. Und dann muss ich halt echt so 5-6 Tutorial-Stationen machen. Und offensichtlich, ich habe in einem anderen Podcast gehört, ist wohl die Controller-Steuerung wesentlich angenehmer als die mit Move-Controllern. Also die normale Controller-Steuerung. Weil die mit den Move-Controllern ist echt teilweise anstrengend gewesen, obwohl das eigentlich super funktionieren müsste. Ich habe mal in VR eins dieser Malprogramme probiert und das hat super funktioniert. Also kann ich mir nicht vorstellen, warum das in Dreams nicht funktionieren sollte. Naja, jedenfalls, da war ich dann echt sauer. Nein, du musst das Tutorial erst machen. Mein Gott. Was ist denn, wenn ich das woanders bei einem Freund ausprobiert habe, das Spiel, und mir das dann hier kaufe und dann muss ich das Tutorial machen? Das gibt's doch wohl nicht. Ja, ja. Wo sind wir denn? Ja, und dann schimpfen die Leute über Sekiro, wo das so schwer ist. Dreams ist viel schwerer. Will ich bloß mal sagen. Das ist wie die Story bei Donut County. Die du nicht wegklicken konntest. Am Anfang, ja. Ja, aber genau. Ich habe am Anfang mir gedacht, ach ja, das ist ja, so schlimm ist das ja nicht. Aber meine Kinder, weißt du, die wollen dauernd das Lochspiel spielen. Die zocken einfach Levels nach. Und die müssen sich jedes Mal die ganze blöde Story reinziehen zwischen allen Levels. Und das Coole sind die Levels. Die Story ist wirklich nur Beiwerk. Können wir jetzt echt ein Fass aufmachen, weil das ist ja bei Overcooked so. Wo ich mir denke, oh Gott, bitte, ich will diese Story einfach wegklicken. Die interessiert mich nicht, die Bohne. Bei Donut... Ja, bei den Endgegner-Levels, wo du immer wieder... Bei Donut County finde ich... Habe ich das anders empfunden. Da habe ich den Schwerpunkt des Spiels anders empfunden, weil so toll fand ich die Loch-Level jetzt nicht. Ohne die Story hätte für mich das Spiel gar nicht so gut funktioniert. Aber es ist super interessant, ja. Im Grunde muss man sich überlegen als Spieleentwickler, ob man nicht sagt, ja, manche Leute spielen es halt gerne ohne die Story. Und es ist ja auch gerade bei Spielen, die ich sehr, sehr mag, so, dass ich gerne zurückkehre und nochmal mir das angucken will. Und weil, ja, und dann würde ich sowas auch gerne abbrechen können. Das stimmt schon. Ja, irgendwelche Dinge einzubauen, die nicht skippbar sind, das ist entweder Kunst wenn du die Leute zwingst, das zu dir sich reinzuziehen und dann trotzdem gemein, oder ist es ein Verbrechen? Oder es ist God of War und damit werden so viele Ladezeiten kaschiert, dass es halt nicht anders ging, aber es nervt trotzdem beim nochmal spielen. God of War. Ja. Na gut, aber ja, interessant auf jeden Fall. Gut, und dann der zweite nach und letzte Nachklapp von mir aus. Mhm. 12 Smiths habe ich ja letzte Woche auch sehr sehr abgehudelt sozusagen und dann war es doch jetzt in der Woche das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Aber es ist interessant, weil ich finde es, das war so der Burger also der McDonald's Burger unter den Threes und Holdowns. Es hat die gleichen Moment, also wenn das ein McDonald's Burger ist, ist Threes dann ein Steak oder ein Premium Burger? Also was ich mit Burger meine, so dieses Gefühl des Nicht-Satt-Werdens. Das 12 Smith bedient genau die gleichen Mechanismen, warum ich Threes immer wieder spiele gerne und Holdown immer wieder spiele. Aber das Spiel dahinter hält nicht das, was die anderen beiden halten. Das heißt, also du hast eine sehr starke Roulette-Komponente. Ich glaube, ich habe es ganz schlecht auch erklärt letztes Mal. Du hast dieses Hexfeld und du hast in den Feldern Zahlen. Ich habe zum Beispiel eine 4 und dann kann ich mit dem Finger in eine beliebige Richtung auf ein freies Feld, angrenzendes Feld dragen und dann lasse ich los und dann erscheint da eine Zahl zwischen 1 und 3. Also maximal 1 niedriger als das vorher war. Und wenn ich jetzt eine 3 habe und ein angrenzendes Feld ist auch eine 3, dann kann ich die zusammenschieben, dann wird es eine 4. Und das Ziel ist halt, hohe Zahlen zu bilden. Durch diese Lotto-Komponente, dass dann halt zwischen 1 und 4 oder zwischen 1 und 3 eine Zahl erscheinen kann, sind die Strategien halt sehr, sehr schnell durchschaubar. Das heißt, ich spiele eigentlich immer gleich. Ich habe die Strategie am ersten Tag so mehr oder weniger mir erdacht, was wohl am besten ist. Und ich weiß auch nicht, wo ich da jetzt noch besser denke. Also im Grunde habe ich es optimiert, das Spiel. Durch die Lotto-Komponente ist halt aber noch genug Glück dabei, dass es nicht immer klappt. Und ich kann halt auch besser spielen, weil ich einfach Glück habe. Und der größte Witz ist, die taktisch beste Lösung ist nicht unbedingt die, die am meisten Spaß macht. Das heißt, ich spiele deswegen nicht optimal, weil das nicht unbedingt am meisten Spaß macht. Und so bleibe ich immer wieder dran hängen, weil ich könnte ja jetzt mal, also es ist eher so ein Slot-Maschinen-Gefühl, was mich dran hält, als das, was ich bei Threes und bei Holdown habe, nämlich, hey, ich spiele halt jetzt gerade ein Quäntchen besser. Weil du kannst bei Threes und du kannst bei Holdown einfach ein Quäntchen besser spielen. Und gerade bei Threes ist es oft so, wenn ich dann da sterbe, ja, da war schon oft Pech dabei, aber meistens war es halt, ja, ich habe da 2, 3 Züge nicht so aufgepasst. Und bei Holdown eben auch. Da ärgere ich mich über mich. Bei 12 Smiths ärgere ich mich halt nicht drüber, dass ich jetzt schlecht gespielt habe, sondern, ja, weiß ich nicht, habe halt jetzt schlecht gezogen. Und deswegen, es macht mich genauso oder ähnlich süchtig wie die anderen beiden Spiele, aber es fühlt sich nicht so gut an langfristig. Ja. Deswegen weiß ich nicht, eher eine Warnung oder eher ein, hey, wenn ihr mal wieder ein anderes von diesen so vor sich hin Zockspielen haben wollt, holt's euch, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, dann kann man erstmal Ordia empfehlen als vor sich hin Zockspiel. Ja, wobei das, also ich würde fast sagen, das ist ein bestimmtes Genre, dieses Holdown-Threes, ja, weil das sind so endlos Spiele, die einfach so eine Art Zeitvertreib sind, ja, so wie Minesweeper oder gibt's ja ein paar in die Richtung. Und das ist halt auch zum Rumfummeln. Das Ordia ist ja eher wieder so ein, jetzt bin ich mal blasphemisch, zu ein storygetriebenes Spiel. Also damit meine ich, die Level sind halt gestaltet und wie das Ganze ist und du hast so eine Art von Progress, anstatt den Progress zu haben, halt immer wieder das gleiche Spiel zu spielen und du weißt nicht, wo es endet. Ja. Jo. Also eine eindeutige Empfehlungswarnungsempfehlung. Irgendwie so. Tja. Das ist der Content, den ihr gewohnt seid von uns. Allerdings gibt es davon heute nicht mehr, weil wir sind am Ende unserer Liste angekommen. Aber nächste Woche gibt es wahrscheinlich wieder mehr, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin allerdings sehr auf Wiedersehen. Trump is a fucking idiot. Trump is a fucking idiot. Trump is a fucking idiot. Trump is a fucking idiot. Idiot. Can't say I've read it all. Fucking idiot. Fucking idiot. Idiot. But I've read the most of Trump, it. Trump fucking idiot. Trump is a fucking idiot. Trump is a fucking idiot. Can't say I've read it all. Trump is a fucking idiot. Trump is a fucking idiot.